Deutschlandfunk. Klassik, Pop etc. Heute am Mikrofon die Schauspielerin und Sängerin Jasmin Tabatabai. Was Sie über unsere Gastmoderatorin wissen sollten. Jasmin Tabatabai ist wandlungsfähig. Als Schauspielerin wie als Sängerin. Auf der Leinwand hat sie etwa eine raubeinige Gaunerin in dem Roadmovie Bandits gespielt, aber auch die verführerische Kurt-Tucholsky-Muse Billy Sunshine in dem Film Gripsholm. Auch musikalisch zeigt sie sich von verschiedenen Seiten. In den 90ern trat sie mit der Berliner Country-Rock-Band Even Cowgirls Get the Blues auf und vor kurzem ist mit Eine Frau ihre erste Jazz-CD erschienen. Jasmin Tabatabai wurde 1967 in Teheran als Tochter eines iranischen Vaters und einer deutschen Mutter geboren. Mit der Schauspielerei begann sie bereits in jungen Jahren an der deutschen Schule in Teheran. Später studierte sie Musik und Schauspiel an der Hochschule in Stuttgart. Jasmin Tabatabai ist Mutter von zwei Töchtern, hat über ihre Kindheit in Teheran das Buch Rosenjahre geschrieben und sagt, am liebsten würde sie mit ihrer Musik jeden Abend in einer Spelunke in Berlin auftreten. Klassik, Pop etc. im Deutschlandfunk. Mein Name ist Jasmin Tabatabai. Ich grüße Sie. Ich freue mich, dass ich heute Ihnen einige meiner Lieblingslieder vorspielen kann als Gastgeberin, Moderatorin dieser heutigen Sendung. Angefangen haben wir mit Augen in der Großstadt. Das ist ein Titel, den ich zusammen mit dem David Klein Orchester aufgenommen habe für das Album Eine Frau. Und das ist eine Neukomposition von David Klein auf einen Text von Kurt Tucholsky. Und Kurt Tucholsky war es auch, der mich zum Jazz gebracht hat und der mich zu David Klein gebracht hat. Denn wir lernten uns vor einigen Jahren kennen bei den Dreharbeiten zu Schloss Gripsholm, der Lebensgeschichte von Kurt Tucholsky, wo ich seine Muse spielen durfte. Damals hat David nämlich schon einige Texte von Tucholsky neu vertont für den Film und ich durfte sie singen. Und seitdem haben wir eigentlich darüber gesprochen. Und das Ergebnis können Sie heute hören. Ich werde ja immer wieder gefragt von Journalisten, warum ich singe als Schauspielerin. Ich weiß immer nicht so darauf zu antworten, weil es für mich eine ganz natürliche Sache ist, die ich immer schon zusammen gemacht habe. Und ich frage mich manchmal, ob es anderen schauspielenden Sängerinnen oder singenden Schauspielerinnen genauso gegangen ist. Zum Beispiel Julie London. Auch eine sehr erfolgreiche Schauspielerin, die große Hits hatte. Den bekanntesten davon möchte ich jetzt gerne spielen, Cry Me a River. Cry Me a River von Julie London. Ich sehe bei diesem Titel auch immer so meine Eltern einen Schieber tanzen in München bei einem Kostümball im Regina. 1956 hatten sich meine Eltern auf dem Münchner Oktoberfest kennengelernt. Es ist wirklich wahr. Meine Eltern waren zufälligerweise dort mit Freunden unterwegs und die Freunde wollten sich verabreden und meine Eltern sind so als Anstandswauwaus mitgegangen. Und aus ihnen wurde dann ein Paar und aus den anderen nicht. Und ja, das war der Beginn einer schönen Familiengeschichte. Meine Mutter ist dann ein Jahr später meinem Vater in den Iran gefolgt und sie lebte mit ihm die ersten 6 Jahre in einem kleinen Dorf an der turkmenischen Steppe, an der Grenze zur damaligen Sowjetunion. Und genau dort habe ich die folgende Sängerin das erste Mal in meinem Leben gehört. Als ich 14 Jahre alt war, war ich dort zu Besuch bei einem Bekannten meines Vaters und er sagte zu mir, wie, du lebst in Deutschland, du kommst aus Deutschland, kennst du Alexandra? Ich so, nein, ich kenne sie nicht. Und er so, das ist die tollste Sängerin, die es jemals gab und sie ist Deutsche und du musst unbedingt Alexandra kennenlernen. Und holte dann seine Alexandra-Plattensammlung und legte mir diese großartige Sängerin auf. Und ich habe mich auch sofort in sie verliebt und bin seitdem ein großer Alexandra-Fan. Und ich würde Ihnen gerne ein Lied von ihr vorspielen. Und mein Lieblingslied von Alexandra, Die Zärtlichkeit, Film ab. Sie hören Klassik, Pop etc. im Deutschlandfunk mit Jasmin Tabatabai. Und das war eine meiner absoluten Lieblingssängerinnen, Alexandra mit Die Zärtlichkeit, La Tendresse. Ich werde öfters mal so in Interviews gefragt, was jetzt eigentlich so meine Lieblingsmusik ist. Ich kann nur sagen, ich habe so unterschiedliche Lieblingslieder. Mich spricht so unterschiedliche Musik an, dass ich mich da gar nicht so festlegen kann. Ich liebe so ein Chanson, wie ihn Alexandra gesungen hat, in ihrem Weltschmerz, in ihrem Pathos, in ihrer großartigen Ernsthaftigkeit, genauso wie einen wehmütigen, wunderschönen, coolen Bossa Nova wie Agua de Marzo von Jobim und Elis Regina. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Und ich glaube, 2001 haben brasilianische Fachleute, so Journalisten und Musikkritiker und so weiter, das beste brasilianische Lied aller Zeiten wählen dürfen. Und sie haben dieses Lied gewählt. Und was ich darüber hinaus so toll finde, ist, dass in Brasilien, in Rio de Janeiro, der Flughafen nach diesem Komponisten, nach Jobim, benannt ist. Und ich wünschte, wir wären auch so. Ich wünschte mir wirklich, wir würden unsere Flughäfen nicht nach Politikern benennen, sondern nach großen Künstlern. In diesem Sinne, Agua de Marzo. Antonio Carlos Jobim und Elis Regina, leider viel zu jung gestorben. Ich glaube, sie ist nur 36 Jahre alt geworden. Es ist ein Jammer. Also eine so wunderbare Sängerin, so eine schöne Stimme. Und eine weitere Lieblingssängerin von mir, die leider auch nicht mehr unter uns weilt, ist Dusty Springfield. Windmills of Your Mind ist meines Erachtens eines der schönsten Lieder, die jemals geschrieben wurden. Aber ehrlich gesagt in ihrer Interpretation unerreicht. Also weil das Lied haben ja viele schon aufgenommen, aber keines finde ich so gelungen wie die Version von Dusty Springfield. Und es war auch so für mich auf der Schauspielschule so der Beginn meines Outings als Sängerin sozusagen. Das erste Mal, dass ich mich so getraut habe, vor die Leute zu treten und zu singen, war beim Weihnachtssingen, erstes Jahr Schauspielschule. Und da habe ich diesen Titel, der jetzt kommt, Windmills of Your Mind, vorgesungen. Und daraufhin habe ich mir viele, viele Sprüche angehört. Willst du nicht lieber Sängerin werden? Das war wirklich wie so eine Offenbarung für mich, dass ich das erste Mal so auf der Bühne stand, ein Lied gesungen habe und gemerkt habe, wow, das gefällt den Leuten wirklich gut. Dusty Springfield mit Windmills of Your Mind. Dusty, Dusty, I love you. Dusty Springfield, Windmills of Your Mind. Tja, was soll ich sagen? Einfach nur groß. Ja, und einige Jahre nach der Schauspielschule war ich dann in einem sehr, sehr schönen Film, nämlich Bandits. Das war ja Rock, aber da gab es ein Lied dabei, wo wir in so einer Spelunke, so eine Traumsequenz spielen und da singe ich einen Jazz-Klassiker. Und man kann sagen, das war eigentlich auch mit einer der ersten Berührungen, die ich mit dieser Art von Musik hatte. Und der Produzent von Bandits, Udo Arndt, meinte damals auch zu mir, Jasmin, es ist für deine Stimme nicht uninteressant. Wenn du mal Lust hast, versuch irgendwann mal irgendwas in der Richtung zu machen. Und dieser Titel war Tain Nobody's Business und ich würde Ihnen gerne die Version von Billie Holiday vorspielen. Ain't nobody's business if I do. Billie Holiday. Sie hören Classic Pop etc. im Deutschlandfunk mit Jasmin Tabatabai. Und ich kann nur sagen, ich liebe das, wenn ich bei Sängern oder Sängerinnen ihr Leben so mitklingen höre in der Stimme. So jedes Glas Whisky, jede Zigarette, jeden Ehestreit. Das finde ich das Spannende an Sängern und Sängerinnen. Niemand kann mit 20 so singen wie mit 40, weil man in der Stimme einfach die ganze Lebenserfahrung mithört. Und es ist einfach so, dass man mit 44, wie ich es jetzt bin, schon einiges erlebt hat. Und das kann man eigentlich nicht faken, finde ich. Zum Beispiel das Lied, was jetzt kommt. Diese Sätze habe ich tatsächlich auch schon mal einer Frau gesagt. Allerdings auf Englisch. Nimm ihn dir, du kannst ihn haben und viel Glück. Ein Text wie aus dem richtigen Leben. Nimm ihn dir aus meiner neuen Platte Eine Frau, die ich zusammen mit dem wunderbaren David Klein Orchester gemacht habe. Ja, ich würde gerne jetzt zurückspringen in meine Kindheit. Ich finde, es gibt, was Popmusik betrifft, wirklich kaum eine schönere Zeit als eben die späten 60er, frühen 70er. Es begeistert mich immer noch. Ich spiele es auch meinen Töchtern vor und sie finden es auch toll. Und dazu gehört sicherlich auch eine absolute Heldin meiner Jugend, Diana Ross. Diana Ross war das allererste Konzert, was ich besucht habe mit 15 Jahren, Münchner Olympiahalle. Ich ging mit meiner Mutter und es war natürlich großartig, weil sie ist eine große, große Künstlerin und nicht nur die Supremes-Sachen, die sie gemacht hat, sondern auch ihre Solo-Sachen liebe ich unter anderem. Dieses wunderbare Lied von Ashford & Simpson, Ain't No Mountain High Enough. Eine Stimme wie ein Engel. Ach, ich liebe sie. Diana Ross mit Ain't No Mountain High Enough. Darf natürlich nicht fehlen. Aber es soll ja nicht heißen, ich würde hier keine Männer spielen. Also es ist wirklich keine Absicht. Jetzt wechseln wir zur Klassik. Und da haben wir jetzt auch einen Mann, nämlich Glenn Gould mit seinen Goldberg-Variationen. Aria. Bach. Ach, es ist einfach so schön. Interpretiert von Glenn Gould. Und wenn es etwas gibt, was ich wirklich traurig finde in meinem Leben, ist es, dass ich leider, leider nie Klavierunterricht bekommen habe. Ein kleiner Vorwurf an meine Eltern. Nein, aber es ist das schönste Instrument, was es gibt, finde ich. Und wenn man richtig schön Klavier spielen kann, finde ich, muss man nichts anderes können im Leben. Sie hören Klassik, Pop etc. im Deutschlandfunk. Heute mit Jasmin Tabatabai. Ich freue mich sehr, Ihnen einige meiner Lieblingslieder vorspielen zu dürfen. Zum Beispiel dieses wunderschöne Lied, was in einem traurigen, tollen Film vorkommt, nämlich Die Dinge des Lebens mit Michel Piccoli und Romy Schneider. Ich glaube, der Film, in dem am allermeisten geraucht wird. Ich glaube, es gibt keine einzige Einstellung in diesem Film, wo nicht eine dicke, fette, filterlose Zigarette angezündet wird. Hat aber eine unbeschreibliche Atmosphäre, dieser Film. Romy Schneider ist wunderschön, ist eine großartige Schauspielerin. Und dieses Lied hat sie selber gesungen. Ich habe auch eine Version davon auf meiner Jazzplatte aufgenommen. Aber das ist der Klassiker, hier mit Michel Piccoli zusammen. Romy Schneider, Chanson d'Hélène. Chanson d'Hélène, Romy Schneider und Michel Piccoli, wunderschön instrumentiert. Und eine der schönsten Erkennungsmelodien aus einem der schönsten Filme, die ich kenne. Les choses de la vie, also die Dinge des Lebens. Wir bleiben beim Film, zumindest indirekt. Ich habe vor einigen Jahren die große Ehre gehabt, einen französischen Film synchronisieren zu dürfen über die Lebensgeschichte einer der größten Sängerinnen, die es jemals gab in Frankreich, nämlich Edith Piaf. Der Film La Vie en Rose, das war eine ganz, ganz tolle Herausforderung. Marion Cotillard hat für diese Rolle den Oscar bekommen, was sehr ungewöhnlich war, weil es war ein französischer Film und sie hat auf Französisch gespielt und sie hat den Oscar bekommen. Ich kann mich gar nicht erinnern, wann das jemals passiert ist. Und ich konnte ja ihre Darstellung auch dadurch, dass ich synchronisiert habe, sehr genau beobachten und ich war extrem beeindruckt, weil ich habe, glaube ich, noch nie einen jungen Menschen so überzeugend eine gebrochene alte Frau spielen sehen wie Marion Cotillard in Edith Piaf. Gut, und dementsprechend würde ich gerne ein Lied von Edith Piaf jetzt spielen, nämlich L'Hymne à l'amour, die Hymne an die Liebe, Edith Piaf. Edith Piaf, eine ganz großartige Sängerin. Das war's schon, Klassik, Pop etc. im Deutschlandfunk mit Jasmin Tabatabai. Es hat mich sehr gefreut, Ihnen heute einige meiner Lieblingslieder vorspielen zu dürfen. Ich verabschiede mich von Ihnen mit einem Titel eines großartigen deutschen Liedermachers, nämlich Reinhard May, in einer Interpretation von meiner Wenigkeit, nämlich Herbstgewitter über Dächern. Auf Wiedersehen.